Anfangs waren Silberstock und Biederbär für mich nur ein nebensächlicher Zeitvertreib im Hotel Edelweiß. Das war Weihnachten 1910. Wie jedes Jahr verbrachten meine Eltern und ich die Festtage in der Schweiz. Wie jedes Jahr im selben Hotel. Das Edelweiß war eine funkelnde, weiße, einsame Insel. Oder ein sehr luxuriöser Ozeanriese, der durch den Schnee und nicht auf hoher See dampft. Da waren wir nun. Rund 100 Menschen in einem Luxushotel. Abgeschnitten vom Rest der Welt und hatten nur einander zur Unterhaltung und Gesellschaft. Bis Weihnachten waren es noch 10 Tage. Das bin ich. 1910. 13 Jahre jung. Ich lief Schlittschuh auf der Eisbahn hinter dem Hotel. Ich winkte meinem Vater nach, wenn er morgens mit Skiern und Führer aufbrach. Ich bewunderte den schicken Pferdeschlitten, der schnell wie der Bergwind und mit lauten Silberschellen im tief verschneiten Kiefernwald verschwand. Meistens saß ich jedoch auf der Hotelterrasse und trank heiße Schokolade mit großen Sahnetupfern, während Mutter Briefe las und schrieb. Ich versuchte, meine Schokolade so zu trinken, dass am Ende nur noch der Sahneklecks am Boden der Tasse übrig blieb. Jessica, du bist fast 13 und kein Kind mehr. Aber ich musste doch aus der Schokolade so viel Unterhaltung wie möglich herausholen. In Wahrheit langweilten wir uns nämlich alle die meiste Zeit zu Tode. Ich fasse es nicht, dass diese Person dazu imstande ist. Sie hat sich den Tisch mit Blick auf die Terrasse reservieren lassen und gesagt, man solle dafür sorgen, dass der Weinkeller über den Tokaja verfügt. Denselben Tisch wie im letzten Jahr. Und denselben Wein. Das ist bestimmt nicht wahr. Jede Frau mit Gefühlen. Wie kommst du darauf, dass sie welche hat? Meine Eltern wechselten über den Croissants Blicke und ignorierten sorgfältig die Kellnerin, die uns Kaffee eingoss. Das Frühstücksgespräch meiner Eltern wurde von einer leichten Unruhe unterbrochen, als zwei weitere Gäste den Speisesaal betraten. Silberstock und Biederbär gehen Skilaufen. Psst, Jessica. Ich meine natürlich, Mr. Holmes und Dr. Watson gehen Skilaufen. Selbst die dicke Sportkleidung nahm Silberstock nichts von seiner seltsamen Distinguiertheit. Als erstes waren mir seine Haare aufgefallen. Sie lagen wie eine Haube aus poliertem Silber glatt am Kopf an, wie der Knauf eines kostbaren Gehstocks. Sein Begleiter, Biederbär, hatte ein rundes, liebenswürdiges Gesicht. Mir war aufgefallen, dass er immer kleine Dienste für Silberstock übernahm. Für mich stand daher fest, dass Biederbär Silberstocks Diener sein musste. Für Skiläufer sehen Sie alt aus. Du wirst staunen. Dr. Watson ist nicht schlecht. Und der andere, Holmes, nun, der ist wie ein Vogel an mir vorbeigeflitzt und das an so steilen Stellen, die selbst der Bergführer nicht ausprobieren wollte. Und am Ende war er noch auf den Beinen, wo die meisten von uns nur noch ein großer Haufen im Schnee gewesen wären. Tatsächlich. Holmes ist dermaßen rational, dass er keine Angst kennt. Ein wirklich rationaler Mensch käme gar nicht erst auf die Idee, mit dem Skilaufen anzufangen, Darling. Man hätte sagen können, ich hätte sofort wissen müssen, wer die beiden Herren Silberstock und Biederbär waren. Nur ich hatte noch kein Buch mit den Abenteuern von Sherlock Holmes und Dr. Watson gelesen. 9 von 10 Kindern in Europa hätten es wahrscheinlich gewusst. Aber wir führten ein ungewöhnliches Leben, hauptsächlich meiner Mutter wegen. Und wenn ich auch viele Dinge wusste, die anderen Mädchen in meinem Alter unbekannt waren, kannte ich viele andere Dinge wiederum nicht, die zur Allgemeinbildung gehörten. Aber zurück zu unserer Geschichte. Es war noch Nachmittag, aber die Dämmerung sank schon aufs Tal herab. Bevor es dunkel wurde, durfte ich noch einmal nach draußen und ging wie gewöhnlich zur Eisbahn. Der Lahme mit dem Akkordeon spielte einen Straußwalzer. Und vereinzelte Paare liefen dazu Schlittschuh. Wenn auch nicht besonders gut. Die meisten Leute scharten sich um die Kohlenpfanne am Rand der Eisbahn, wo ein Kellner Glühwein servierte. Vielleicht spürte der Akkordeonspieler, dass die Eistänzer langsam müde wurden. Oder er wollte selber nach Hause. Auf alle Fälle wechselte er zu einer wilden Zigeunerweise, nach der man kaum tanzen konnte. Die Paare gaben auf und gesellten sich lachend zu den anderen an der Kohlepfanne. Eine Zeit lang blieb die Eisfläche leer und der Lahme spielte der Dämmerung und den dunklen Bergen auf. Dann glitt eine Gestalt aufs Eis. Die Entschiedenheit, mit der sie das tat, unterschied sie von den Eisläufern zuvor. Sie waren entweder strauchelnd oder prahlend aufgetreten, je nachdem, ob sie Anfänger waren oder sich für Könner hielten. Aber Strauchler wie Prahler kamen mit einer gewissen Unsicherheit, weil sie wussten, dass dies nicht ihr natürlicher Lebensraum war. Sie dagegen glitt aufs Eis. Wie ein Schwan ins Wasser gleitet. Wie eine Schwalbe in die Luft emporschießt. Irene McAvoy. Das Lachen erstarb. Das Gläserklirren verklang. Und wir sahen zu, wie sie ganz alleine zu der Zigeunerweise ihre geschwungenen Bahnen zog. Erst als ich meine Mutter ansah, wurde mir alles klar. Sie stand so streng und stachelig da wie die Kiefern und starrte die Gestalt auf dem Eis genauso an wie alle anderen. Aber auf ihrem Gesicht lag keine Bewunderung, sondern Entsetzen. Und ich spürte, wie dieses Entsetzen langsam etwas Gewöhnlicherem wich. Gesellschaftliche Missbilligung. Meine Mutter machte sich sofort auf die Suche nach meinem Vater. Ich wusste, dass sie über mich und diese Sache vor einem Jahr sprechen würden und kam mir wichtig vor, machte mir aber Sorgen, dass ich dieser Wichtigkeit nicht würde genügen können. Bevor es passiert war, hatte ich den Mann nur ein paar Mal im Speisesaal gesehen. Und dass er tot war, hatte ich erst erfahren, als sie es mir später sagten. An diesem Abend richtete sich die Aufmerksamkeit des gesamten Speisesaals auf einen kleinen Tisch in der Ecke am Fenster mit Blick auf die Terrasse. Ein Tisch für eine Person. Ein leerer Tisch. Anscheinend kneift sie. Kann ich ihr nicht verdenken. Mutter warf meinem Vater einen ihrer Sei-still-Blicke zu, gab bekannt, wir würden an diesem Abend nur Französisch sprechen und bat mich, ihr das Brot zu reichen. S'il te plaît. Meine Hand lag am Brotkorb, als ich merkte, dass es im Saal still wurde. Ich drehte mich um und da stand sie. In schwarzem Samt und Diamanten. Bevor die Sache letztes Jahr passiert war, hatte meine Mutter gesagt, für eine Opernsängerin im Ruhestand ist sie überraschend schlank. In diesem Jahr war sie dünn, sehr dünn. Sie neigte ihren eleganten Kopf zum Oberkellner. Der lächelte, aber der lächelt immer. Niemand sonst lächelte, als sie ihm zu ihrem Tisch folgte. Die Hälse knackten hörbar, so sehr bemühten sich alle wegzusehen. Trotz der stummen Kommandos, die meine Mutter versprühte, konnte ich meine Augen nicht von der Frau lassen. Dann, mitten im mucksmäuschenstillen Speisesaal, unter rund 100 Menschen, die sie geflissentlich ignorierten, sah ich Silberstock aufstehen. Biederbär zögerte einen Augenblick und folgte seinem Beispiel. Als sie auf ihrem einsamen Gang am Tisch der beiden vorbeikam, verbeugte sich Silberstock mit der Würde eines Mannes, der sich nur sehr selten verbeugen muss. Als ich am nächsten Vormittag eine gesunde Schneeballschlacht mit langweiligen Kindern machen sollte, setzte ich mich zu der hinteren Terrasse mit Blick auf die Eisbahn ab. Hier hast du auch gestanden, letztes Jahr, als es passiert ist, nicht wahr? Es war das erste Mal, dass ich Silberstocks Stimme aus nächster Nähe hörte. Biederbär stand hinter ihm und sah besorgt aus. Ich überlegte, sah zum Dach hinauf und dann auf meine Füße. Ja, ich habe hier auf meine Mutter gewartet. Ich sah, wie der Mann fiel, auf dem Dach des Speisesaals aufschlug und weiterrutschte. Er landete da drüben, wo der Stuhl steht. Der ganze Schnee fiel auf ihn drauf, sodass nur noch sein Arm hervorlugte. In welche Richtung hast du geschaut, als du auf deine Mutter gewartet hast? Richtung Eisbahn. Ich habe den Eisläufern zugesehen. Das heißt, du hast vom Hotel weggesehen? Ja. Und trotzdem hast du gesehen, wie der Mann gefallen ist? Ja. Warum hast du dich umgedreht? Er hat geschrien beim Fallen. Was geschrien? Er hat kein geschrien. Holmes, ich glaube, Sie gehen zu weit. An welcher Stelle genau hat er geschrien? als ihn seine Frau, Mrs. McAvoy, aus dem Fenster stieß. Hast du gesehen, wie sie ihn gestoßen hat? Holmes, bitte. Nein. Und trotzdem sagst du, dass Mrs. McAvoy ihren Mann aus dem Fenster gestoßen hat? Das weiß doch jeder, dass sie das war. Miss Jessica. Weißt du, mein Kind, nach vielen Jahren mit meinem guten Freund Mr. Holmes... Schon gut, Watson. Ja. Miss Jessica, darf ich dir einen guten Rat geben? Vergiss niemals, was jeder weiß, weiß niemand. Er war sehr reich und sie liebte ihn nicht. Und jetzt ist sie sehr reich und kann machen, was sie will. Und hast du den Eindruck, dass sie glücklich ist? Holmes, Seth, wie können Sie bloß erwarten, dass sich ein Kind in die Gefühle einer reifen Frau hineinversetzt? Wirklich, Sie gehen zu weit. Jetzt reißen Sie sich am Riemen zusammen. Ich gehe davon aus, dass seit dem letzten Jahr nichts am Hotel umgebaut worden ist. Soweit ich sehen konnte, war alles so wie immer. Die Glastür führte aus dem Speisesaal und dem Frühstücksraum auf die Terrasse. Und darüber war ein schiefergedecktes Schrägdach. An das Dach schlossen sich die drei Hauptetagen mit Gästezimmern an. Die meisten Gäste bevorzugten die beiden oberen Etagen, weil sie Balkone mit schmiedeisernen Geländern hatten. Darunter lagen die kleineren Zimmer. Sie waren nicht so beliebt. Außerdem hatten sie keine Balkone. Das ist das Zimmer, das sie letztes Jahr hatten, im obersten Stock, das zweite von rechts. Wenn er gestoßen worden wäre, hätte man ihn nicht nur aus dem Fenster, sondern auch über das Geländer stoßen müssen. Ja. Ein ziemlicher Kraftakt, meinen Sie nicht auch, Watson? Ja. Hast du Mr. McAvoy im Hotel gesehen, bevor er aus dem Fenster fiel? Ja, ein paar Mal. Ziemlich groß und dick. Würdest du nicht auch sagen, dass es für eine Frau schwierig wäre, einen solchen Mann gegen seinen Willen zu stoßen? Vielleicht hat sie ihn gebeten, sich hinauszubeugen und etwas anzuschauen. Und dann seine Beine vom Fußboden gefegt. Eine rührende Vorstellung. Wollen wir zu den uns bekannten Tatsachen zurückkehren. Du hast gesagt, du hättest gehört, wie er Kain schrie. Was für ein Kain war das? Ja, war es ein wütendes Kain oder ein protestierendes Kain? Es war, als hätte er noch mehr sagen wollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Nicht nur Kain, kein etwas, wie kein Laufen oder kein Kuchen. Jessica! Oh, wie ich sehe, kommt deine Mutter. Jessica! Ich fürchte, wir müssen dieses äußerst ergiebige Gespräch für heute beenden. Bei der Kinderfeier am Nachmittag von Heiligabend unterhielten sich meine Eltern leise und glaubten, ich wäre ganz gefesselt vom Geschenkeverteilen, das sich unter dem Weihnachtsbaum des Hotels abspielte. Es hätte aber mehr gebraucht als den Portier in seiner roten Robe und dem weißen Vollbart, um mich von meiner Arbeit abzulenken. Ich lauschte und merkte mir jedes Fitzelchen für den Fall, dass Silberstock mir wieder Fragen stellen würde. Verlangt wurde ich aber erst am zweiten Weihnachtstag. Vor dem Hotel fand wieder eine Schneeballschlacht statt. Und dieses Mal durften die Eltern mitmachen. Ich hielt mich abseits und wartete bei einem Grüppchen blattloser Birken. Prompt kamen Silberstock und Biederbär auf mich zu. Mr. McAvoy war ihr zweiter Mann. Sie hatte einen anderen, den sie mehr liebte. Aber der starb an einem Fieber. Das war vor langer Zeit, als sie eine Ägyptenreise machten. 10 Jahre ist das her. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Holmes? Geht es Ihnen gut? Irene. Irene, das ist übrigens ihr Name. Irene McAvoy. Die meisten Leute sagen, sie habe Mr. McAvoy nur wegen seines Geldes geheiratet. Vielleicht war das eine von den Ehen, wo die Menschen sich sehr mögen, ohne sich zu lieben. Nur mochte sie ihn dann nicht mehr so, als sie das mit seinem Auge herausfand. Was war mit seinem Auge? Es war ein schweifendes Auge. Er sah immer anderen Damen nach und das mochte sie nicht. Gut gemacht, Jessica. Holmes, ich glaube wirklich, wir sollten Jessica jetzt mit ihren kleinen Freunden spielen lassen. Erinnerst du dich an das Personal, das letzte Weihnachten im Hotel gearbeitet hat? Die Portiers, die Kellner, die Zimmermädchen? Das sind dieselben. Da war noch Eva, aber die hat geheiratet. Franz, den Mann mit dem Pferdeschlitten. Eine gute Partie für ein Zimmermädchen. Oh, letztes Jahr hatte er den Schlitten noch nicht. Da war er nur der stellvertretende Portier. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Als wir am nächsten Morgen unseren Kaffee tranken, kam Biederbär zu Mutter und fragte, ob ich ihn auf die Terrasse begleiten dürfte. Dr. Watson, das ist dieselbe Stelle, wo ich stand, als Mr. Holmes mich zum ersten Mal angesprochen hat. Präzise. Wo ist Silberstock? Ich meine Mr. Holmes. Silberstock! Bevor Dr. Watson antworten konnte, kam der Schrei. Mir stockte der Atem. Ich drehte mich um und genau wie letztes Jahr flog etwas Dunkles durch die Luft, fiel mit einem leisen Aufprall in den Tiefschnee auf dem Restaurantdach und rutschte das steile Dach hinunter. Das ist Ihr Fenster. Erst dachte ich, ich sehe dasselbe wie das Jahr davor. Und erst nach ein paar Sekunden begriff ich, dass es anders ablief. Ein Mann ist von Mrs. McAvoys Balkon gefallen, genau wie letztes Jahr. Statt geradewegs das Dach hinabzurutschen, schlitterte das Ding zu einem kleinen Ziergeländer am Dachrand. Statt über das Dach auf die Terrasse zu stürzen, war es am Geländer zum Stillstand gekommen. Ist er? Silberstock setzte sich auf und hielt sich mit einer Hand am Geländer fest. Nein, er lebt. Seine nassen Haare glänzten silbern über dem lächelnden braunen Gesicht. Das Wohnzimmer meiner Eltern grenzte an mein Schlafzimmer und ich hörte, wie sie, noch ganz aufgeregt, am späten Abend hereinkam. Kurz darauf klopfte es an der Tür unserer Suite. Holmes, Dr. Watson, bitte kommen Sie herein. Entschuldigen Sie die späte Störung. Offen gestanden schulden wir Ihrer Tochter eine Erklärung. Dr. Watson schlug vor, dass wir uns Ihnen erklären. Und Sie können entscheiden, wann Jessica alt genug ist für die ganze Geschichte. Ich ging zur Tür, öffnete sie einen Spalt, um besser hören zu können, und tappte zurück ins Bett. Aus persönlichen Gründen, die ich hier nicht weiter ausführen möchte, sollte ich vorausschicken, dass Dr. Watson und ich überzeugt waren, dass Irene McAvoy ihren Mann letztes Jahr nicht in den Tod gestoßen hat. Das Problem war, dies zu beweisen. Und an dieser Stelle war die Aussage ihrer Tochter unverzichtbar. Ja. Watson. Nur sie hat Mr. McAvoy fallen gesehen und nur sie hat gehört, was er geschrien hat. Von gewissen Erwachsenenalbernheiten befreit, zeichnet das genaue Ohr der Kindheit diesen Schrei so präzise auf wie ein Grammophon und wusste, dass es genau genommen nur die Hälfte eines Schreis gewesen war. Und dass Mr. McAvoy, wenn er nur Zeit gehabt hätte, noch etwas hinzugefügt hätte. Die Frage war kein Was. Mr. McAvoy hatte erwartet, etwas würde da sein. Und sein letzter Gedanke auf Erden war die Überraschung, dass es fehlte. Was konnte dieses Fehlende gewesen sein? Wenn Sie von der Terrasse aus an der Rückseite des Hotels hinaufschauen, wird Ihnen auffallen, dass es im dritten und im vierten Stock Balkone gibt. Im zweiten Stock nicht. Das Zimmer von Mr. und Mrs. McAvoy hatte einen Balkon. Jeder, der in der Suite wohnte, hätte das gewusst, aber nicht unbedingt, dass es im zweiten Stock keine Balkone gab. Ich hatte die These aufgestellt, dass Mr. McAvoy de facto nicht aus dem Fenster seines eigenen Zimmers gestürzt war, sondern aus einem darunterliegenden Zimmer. Was dann erklären würde, dass seine letzten Worte kein Balkon lauten sollten. Um Himmels Willen. Nur, was hatte Mr. McAvoy im Zimmer eines anderen Hotelgasts zu suchen? Diebstahl ließ sich wohl ausschließen, er war ein schwerreicher Mann. Dann wollte er also jemanden treffen. Die nächste Frage war, wen? Und hier war ihre Tochter hilfreich. Sie vertraute uns in aller Unschuld an. Sie hätte mit angehört, dass Mr. McAvoy ein schweifendes Auge hatte. Sieh mal einer an. Ja, sobald meine Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt worden war, lag die Antwort auf der Hand. Mr. McAvoy hielt sich in dem Zimmer auf, weil er auf ein Schäferstündchen aus war. Der Vorfall ereignete sich jedoch am helllichten Tag. Hat eine Dame in der Menschheitsgeschichte je ein romantisches Stell-Dich-Ein für den Vormittag vereinbart? Also konnte es keine Dame gewesen sein. Daraufhin fragte ich mich, wer am ehesten am Vormittag in Hotelzimmern anzutreffen ist. Und die Antwort lautet: Meine Güte, das Zimmermädchen. Ja, ich erkundigte mich, ob seit Weihnachten letzten Jahres ein junges und attraktives Zimmermädchen aus dem Hoteldienst ausgeschieden war. Und ja, eine Frau namens Eva. Eva. Ja, sie hatte den stellvertretenden Portier geheiratet und so viel Mitgift mitgebracht, dass er sich den eleganten kleinen Pferdeschlitten leisten konnte. Ja, nun mag ein umsichtiges Zimmermädchen durch Trinkgelder eine bescheidene Mitgift ansparen, aber ein kurzer Blick auf den Schlitten verrät uns, dass sich Evas Mitgift unmöglich anders als nun unbescheiden beschreiben lässt. Dr. Watson und ich suchten Eva auf. Das Mädchen bestätigte alles und steuerte noch einige Einzelheiten bei. Die Stimme der Putzfrau, die draußen vorbeiging, und Mr. McAvoys oft geübte, aber unvernünftige Taktik, auf dem Balkon Zuflucht zu suchen. Sie könnten sagen, dass diese Eva sofort hätte gestehen sollen, was passiert war. Ja, das will ich meinen. Aber vergessen Sie bitte nicht Ihre Stellung. Nicht nur Ihre Anstellung im Hotel, ja. Auch Ihre Verlobung mit dem schönen Franz wäre verwirkt gewesen. Und schließlich stand überhaupt nicht zur Debatte, irgendjemanden vor Gericht zu ziehen. Nein, die Haute-Volée war nur zu glücklich, der Geschichte Vorschub zu leisten, dass Mr. McAvoy bei einem bösen Unfall aus dem Fenster gefallen war. Wobei man innerlich eine unschuldige Frau des Mordes verdächtigte. Aber Mrs. McAvoy muss das doch gewusst haben. Warum hat sie nichts gesagt? Vor langer Zeit wurde Mrs. McAvoy von einem Prinzen geliebt. Nach meiner unmaßgeblichen Meinung war er nicht gerade ein bewundernswerter Prinz, aber er war ein Prinz. Ja, Sie können sich vorstellen, was in einer Frau vorgeht, die von einem Prinzen umworben wurde und von ihrem Mann dann mit einem Zimmermädchen betrogen wird. Noch dazu von einem Mann, der sein Vermögen mit Badezimmerausstattung gemacht hat. Können Sie nicht nachvollziehen, dass eine stolze Frau lieber für eine Mörderin gehalten wird, als sich diese Schmach anzutun? Die arme Frau. Mitleid ist das Letzte, was Irene McAvoy je gebraucht hat. Und Ihre, wie soll ich sagen, Vorstellung heute Vormittag? Ach, das kleine Drama? Mrs. McAvoy zuliebe musste der Welt bewiesen werden, dass sie unschuldig ist. Ich hatte die Neigung des Dachs und die Tiefe des Schnees studiert und war überzeugt, dass ein Mann, der von Mrs. McAvoys Balkon stürzt, nicht auf die Terrasse fallen würde. Das Ergebnis kennen Sie. Als Holmes und Dr. Watson gegangen waren, saßen meine Eltern lange Zeit schweigend da. Wenn er sich geirrt hätte, hätte er sich selbst umgebracht. Wie beim Skilaufen. Holmes muss Irene McAvoy einmal sehr geliebt haben. Das Einzige, was dieser Mann liebt, ist seine eigene Logik. Es ist ebenso. Meine Mutter war schon immer eine hoffnungslose Romantikerin. Jessica, du bist fast 13, kein Kind mehr. Psst, psst, psst, psst, psst, psst. Für Skiläufer sehen sie alt aus. Ein wirklich rationaler Mensch käme gar nicht erst auf die Idee, mit dem Skilaufen anzufangen, Darling. Für eine Opernsängerin im Ruhestand ist sie überraschend schlank. Für Skiläufer sehen sie alt aus. Jessica, du bist fast 13, kein Kind mehr. Für eine Opernsängerin im Ruhestand ist sie überraschend schlank. Das Einzige, was dieser Mann